1 Live Infos. Mit Caro Bredendieck um 18 Uhr. Polizei hat Flüchtlinge wegen Silvester angesprochen. Ermittler nehmen Terrorverdächtigen von St. Petersburg fest und das Wetter ist grau und mild. Jeder hat auf den Kanälen, die ihm zur Verfügung stehen, natürlich jetzt informiert. Ein Sprecher sagt, dass die Kölner Polizei vor Silvester gezielt junge Migranten angesprochen hat in ganz NRW. Damit will die Polizei verhindern, dass es in der Kölner Innenstadt wieder zu Eskalationen kommt. Bastian Rudde berichtet. Seit 2015 ist Silvester in Köln ein heikles Thema für die Polizei. Damals gab es massenhaft Übergriffe auf Frauen, oft durch Migranten. Um so etwas zu verhindern, hat die Polizei dieses Jahr in Flüchtlingsheimen auf Gesetze und andere Verhaltensregeln hingewiesen, mit Infoflyern in mehreren Sprachen. Auch in sozialen Netzwerken hat die Polizei Migranten angesprochen, etwa um zu verhindern, dass sie in großen Gruppen nach Köln kommen. So wie letztes Silvester. In einer umstrittenen Einkesselungsaktion setzte die Polizei damals etwa 2000 Leute fest, die afrikanisch oder arabisch aussahen. Festnahme. Der russische Geheimdienst hat den mutmaßlichen Attentäter von St. Petersburg gefasst. Die Ermittler glauben, dass der Verdächtige für den Terroranschlag am Mittwoch verantwortlich ist. Dabei war eine selbstgebaute Nagelbombe in einem Supermarkt explodiert. 18 Menschen wurden verletzt. Der Verdächtige wird im Moment vernommen. Die Terrormiliz IS hatte den Anschlag für sich reklamiert. Niki-Übernahme. Bei der insolventen Fluglinie werden wohl viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Der britische Konzern IAG kauft Niki und übernimmt wohl 750 der 1000 Mitarbeiter. Der Chef des Niki-Betriebsrats ist froh. Was das fliegende Personal betrifft, werden die Standorte natürlich weiterhin in Deutschland sein, auch in Österreich. Und da muss man jetzt schauen, wie man das handhaben will. IAG will 20 Millionen Euro für Niki zahlen und sich dann 15 Maschinen sowie Start- und Landerechte sichern, zum Beispiel in Düsseldorf und München. Wassermangel. Kapstadt in Südafrika geht das Wasser aus wegen der schlimmsten Dürre seit Jahrhunderten. Der erlaubte Wasserverbrauch wird jetzt noch mal drastisch eingeschränkt auf ungefähr 40 Liter täglich pro Person. Zum Vergleich, in Deutschland verbraucht jeder im Schnitt täglich 120 Liter. Wenn es nicht bald regnet, fürchtet die Bürgermeisterin von Kapstadt, dass ihre Stadt bald gar kein eigenes Wasser mehr hat. 1 Live. Sektorwetter. Der Abend bleibt bewölkt, Richtung Ostwestfalen oft auch nass, im Rheinland eher trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Morgen wird es erst wieder grau, in der Silvesternacht kommen Schauer und teilweise auch Gewitter runter. Dazu wird es sehr stürmisch. Das sind die Höchstwerte für morgen. In Ebenbüren 12 Grad, in Gütersloh und Bünde 13, in Cham und Düsseldorf sogar 14 Grad. An Neujahr gibt es auch mal sonnige Abschnitte. Stauschau. Keine Meldungen. Gold. Hallo alle, wir sind so ein bisschen der China-Böller unter den Silvesterkrachern. Wir sind ein bisschen zu früh dran mit Feiern, aber dafür sind wir umso lauter. Wir schauen jetzt ein letztes Mal dieses Jahr zurück auf ein Feuerwerk an prominenten Anekdoten der Woche. Spider-Man zum Beispiel hat mit seinen Glocken Weihnachtslieder gespielt. Ist toll, hört er nachher. Prinz Harry hat diese Woche da verbracht, wo er sich am wohlsten fühlt. Im Fettnäpfchen. Und Obama macht aus seinen Schlüpfern ein schlüpfriges Geheimnis. Hier ist die letzte 1Live-Gold-Sendung 2017. Mein Name ist Freddy Schürheck, eure hellste Wunderkerze auf dem Raclette-Käse. Hallo alle. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black guy. bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I say what, baby girl, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Every single day. Leute, rollt die Luftschlangen vom letzten Jahr nochmal schön auf und malt die Flips frisch an. Wir machen uns Silvester ready. 1 Live. Gold. Ja, letzte Tipps gibt's jetzt von unserem Silvesterplaner Robert Hecklau aus dem 1Live Pop Team. Er hat sich partyglitzernde Inspiration bei den Stars geholt. Robert, wir fangen mal mit dem schwierigen Thema Essen an. Bei wem können wir uns da was abgucken für morgen Abend? Ich würde sagen von Materia. Bei dem ist nichts mit Raclette, bei dem gibt's Fisch, beziehungsweise bei dem gab's Fisch. Der hat das Silvesteressen dieses Jahr vorverlegt und diese Woche ein Video gepostet. So, Silvesterkarpfen gibt's bei uns immer 5 Tage vor Silvester. So, Schwesterchen, kannst du mal ein bisschen Meerrettich reinmachen, bitte? Danke. Die Soße ist ganz gut, oder? Perfekt. Schön zu hören, wie spießig auch jemand wie Materia feiert. Ja. Sein Vater saß auch mit am Tisch, war äußerst vorbildlich angezogen. Er hat ein Materia-Fanshirt an. Gut, gut. Ich notiere mal gerade hier für mich wegen morgen Abend Essen Materia-Fragen. Ich meine, wenn der jetzt schon gefeiert hat, dann hat er auch Zeit, morgen bei mir zu kochen. Wie sieht's musikalisch für Silvester aus? Da kannst du bei Kaigo oder Martin Garrix anfragen. Die können dann vielleicht irgendwie Livestream für dich starten. Die müssen nämlich beide auflegen dieses Jahr, werden privat gar nicht feiern, haben sich aber wahrscheinlich schon eine gute Playlist ausgedacht. Wenn du zu Kaigo persönlich gehen willst, musst du übrigens noch richtig viel Geld ausgeben. Der legt in einem Hotel am Strand von Miami auf. Es gibt noch Karten in der ersten Reihe. Ah. Ja, leider kosten die 25.000 Euro. Ah. Wenn du ein Ticket kaufst, darfst du aber 25 Leute mitnehmen. Immerhin. Und Champagner ist auch mit drin. 25.000 Euro. Da musst du aber sehr viel Champagner trinken, damit das ein Schnäppchen wird. Mit wem wird's denn ein bisschen günstiger an Silvester? Mit Macklemore. Der feiert ganz klein am Times Square in New York. Oh. Ist eine große TV-Show, natürlich ausverkauft. Kann man sich aber gratis im Livestream anschauen. Und Macklemore ist ja eh so ein kleiner Feuerwerks-Nerd. So ist er abgegangen dieses Jahr beim Independence Day. Also es gibt vielleicht noch ein kleines Privatfeuerwerk von Macklemore nach Silvester. Romantischer wird's bei Taylor Swift und ihrem aktuellen Freund Joe Alwyn. Ja, die beiden sollen ja jetzt schon eigentlich das komplette Jahr 2017 über zusammen sein. Die halten ihre Beziehung aber ja total geheim. Da kriegt man nichts mit. Möglicherweise gibt's ein Outing an Silvester. Zumindest werden sie es in der gleichen Stadt verbringen. Also in L.A. Er ist da gerade hingeflogen. Weihnachten war jeder bei der Familie. Silvester feiern sie wohl zusammen, aber bislang wahrscheinlich nur im kleinen Kreis und privat. Öffentlich ist bisher nichts angekündigt. Also wie die Stars feiern, was man bisher darüber weiß, wusste für euch unsere Promi-Rakete Robert Hecklau aus dem 1Live Pop Team. Gold in 1Live. Live. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Are sold out, this is fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. In 1 Live. Ja, heute kann ich euch den noch spielen hier in 1 Live. Morgen können wir uns den nicht mehr leisten. Eben haben wir ja hier im 1 Live Pop gehört, Kaigo an Silvester. Konzert kostet erste Reihe 25.000 Euro das Ticket. Er hier könnte sich auch die 25.000 Ocken leisten, auf jeden Fall. Prince Harry, der verbringt seine Zeit aber lieber in Fettnäpfchen. Prince Harry ist diese Woche gefragt worden, wie war denn Weihnachten eigentlich für deine Verlobte Meghan Markle? War ja das erste Mal für euch zusammen Weihnachten. Und Prince Harry meinte dann im BBC-Interview: She's done an absolutely amazing job. She's, you know, getting in there and it's, you know, it's the family that I suppose she's never had. Also er sagt, es war für sie wie mit der Familie zu feiern, die sie niemals hatte. Autsch. Meghan hat ja eine Familie. Eine große Familie. Und die hat sich natürlich direkt über Prince Harry beschwert. Ihre Schwester hat sich direkt mit einem Posting beschwert. Sie schreibt da, Meghan hat eine tolle Familie und hat auch immer super Weihnachten mit uns. Weiß gar nicht, was der da meint. Naja, ich meine, da braucht jetzt auch nicht eine Familie neidisch sein auf die andere Familie oder so. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass Weihnachten mit den Royals besser ist als bei einer normalen Familie. Ich meine, bei den Royals, da muss man an Weihnachten wahrscheinlich für Oma einen Hofknicks machen, das ist anstrengend. Dann ständig Fotografen, die Weihnachtsbilder machen wollen. Dann noch den Fettnäpfchenprinzen neben sich sitzen haben. Ich sag mal so, jede Familie hat eben ihre Makel. Gut,

It's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now. We'll never back down. We shoot down a skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the Samstagnacht. Drei Stunden. Die besten DJs der Welt. This is 1Live and this is Martin Solveig. We are LMFAO. This is David Guetta on 1Live and I hope you're gonna love this. 1Live. DJ Session. The whole world gonna feel this. Unsere Residents und die Mixe der besten DJs. Ich bin Mogwai. Zusammen mit den 1Live Residents und einem internationalen Gast-DJ liefern wir euch die angesagtesten Tracks. Diesen Samstag mit Adam Port und Matt Joe. 1Live. DJ Session. Immer Samstag auf Sonntag von 0 bis 3. Und nur in 1Live. 1Live. Stauschau. 18.30 Uhr und alle Straßen sind frei. Eins Live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Wir gucken hier immer zurück auf die Woche der Promis in 1Live Gold. Und Miley, Abrissbirne Cyrus, hat scheinbar diese Woche gute Vorsätze fürs neue Jahr beschlossen. Kein Alkohol mehr für sie und nicht mehr kiffen. Ein Freund von ihr hat das jetzt dem NW-Magazin erzählt. Er meint, Miley will ihren Körper fit für ein Baby machen. Sie und ihr Verlobter Liam Hemsworth wollen ein Kind. Ja, ich persönlich kann mir schon denken, was das Lieblingsspielzeug von Miley Cyrus Kind sein wird. Kein Basketball, kein Fußball, nee, der Wrecking Ball. Montana, you know what it is. When you hear that, hey, we got too drunk, we got too. Too much, I just think of you and me on the kitchen counter, on the balcony. But when I get sober, you're not the one for me. I'm sorry if About the fame of the last name with a 100-carat ring and I was wasted, rocks in the bracelets, rocking the case, back to them cases, front to your eyes, nothing that made shit big, hypnotized, and I spent a lifetime in one night, know the day that ain't worth one bite. Trips to the valley, palm trees, Cali for the freaks, I'm a center, South Beach winners and I now I know you ain't like that, but I know we just got too drunk. Gold mit Freddy Schürheck. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. I treffen sich ein Prinz und ein Ex-Präsident. So könnte eigentlich ein ganz guter Witz anfangen, oder? Ja, aber scheinbar war das eher der Anfang einer tollen Freundschaft. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Barack Obama hat sein erstes Interview als nicht mehr Präsident gegeben, und zwar dem britischen Prinzen Harry. Ja, der hat uns Moderatoren schnell mal arbeitslos gemacht und ein Interview für die BBC geführt. Er war ein klein bisschen nervös beim Interview, aber ansonsten top. Die beiden saßen da sehr entspannt an einem runden schwarzen Tisch, und neben politischen Fragen ging es auch schnell um private Sachen. Die beiden haben sich wirklich ein bisschen unterhalten wie so zwei alte Kumpels an der Bar. Harry hat Obama zum Beispiel gefragt: Mensch, wen magst du denn lieber? Also jetzt mich oder William, mein Bruder? Und welche Serie guckst du gerne? Suits vielleicht, die Serie von meiner Verlobten Meghan Markle? Harry or William? William right now. Titanic or The Bodyguard? Titanic. Suits or The Good Wife? Suits, obviously. Great, great, great answer. Cigarettes or gum? Gum now, baby. Gum. Also Kaugummi now, baby, statt Kippen, meint Barack Obama. Als Harry Obama dann aber noch gefragt hat, was er denn für Unterhosen trägt, eher so enge oder weite, da meinte Obama dann nur: Boxers or briefs? Sorry, we don't answer those questions. Ja, also solche Fragen beantworten wir nicht, sagt Obama. Wie meint er denn mit wir? Wir Präsidenten oder Ex-Präsidenten oder was? Also ich wette, Trump hätte geantwortet und gesagt: Ich trage die richtig weiten Unterhosen. Da muss ja schließlich mein Ego reinpassen. All night long. is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Eh, up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. Oh. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the lions. Katy Perry, die ist gerade bestimmt auch schon fleißig am Lametta polieren und am Konfetti bügeln. Ja, morgen ist ja Silvester. Er hier kann sich dann zur Belohnung für sein Jahr 2017 mal eine extra große Tüte Böller holen. Der Knallfrosch hier ist dieses Jahr abgegangen wie so eine Rakete. 1 Live Sternstunden. Es geht um Khalid. Wow, young, dumb, young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, young, dumb. Der Typ aus den USA ist erst 19, ist dieses Jahr aber so durchgestartet, dass er jetzt für 5 Grammys nominiert ist. Er war dieses Jahr natürlich auch bei uns hier im 1 Live-Haus in Köln. Da saß er da in einem hellblauen Jogginganzug und hat mir mit einem breiten Grinsen erzählt, Freddy, das Beste am Erfolg ist, dass er gerade überall auf der Welt Konzerte gibt und so Freunde von früher überall auf der Welt wieder treffen kann. Ja, er hat nämlich schon an ganz verschiedenen Orten gewohnt, weil seine Mama in der Army ist und da mussten sie früher viel umziehen. Er hat auch schon lange in Deutschland gewohnt, 6 Jahre lang in Heidelberg. Selbstverständlich habe ich ihn dann gezwungen, mir seine Deutschkenntnisse zu beweisen und das hier kam mal raus. Alright, here goes. 1 und 2 und 3 und 4 und 50 und 70 und 90 2006. Ja, Systeme wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und dem leidenschaftlichen Bein werde ich Weltmeister sein. Khalid singt deutsche Fußballsongs. Meine musikalische Sternstunde 2017 auf jeden Fall. Wobei, seine akustische Version von Silence war auch gut. Hat er extra für euch eingespielt hier im 1 Live-Haus. Und da hören wir jetzt noch mal rein. Hier ist Khalid. Silence. 1 Live Sternstunden. No, yeah. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to call my own. I'm so used to sharing. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your violence. Can't tell me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't tell me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Hey, I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love, you never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've been quiet quiet for too long. Hey, I've been quiet for too long. Eins Live Gold mit Freddy Schürheck. Shorty, it's never too much, keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, there's no rush. Two years ago, I renewed my license. Anyway, why'd I start my verse like that? You can suck on, you can suck on a, no, no, I don't endorse that. Pause that, abort that. Just the other day, me go to London. Saw that kids in the street, paparazzi, all that. Hey, hey, what can I say? Day to the day, to day to day. Coming through the club, all the girls in the back of me. This ain't football, why the f*** they tryna tackle me? Really? I peep dude at the bar like Billy. Looking like he want a good time like Billy. Said he got a friend for my homegirl, Lily. Told yourself you fear. that you'll never meet another so pure. It ain't true, ain't true, ain't true. Nah. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. Ain't no quiet in the club, hey, hey. Let the beat carry your tears as they fall, baby. Ain't no quiet in the club, hey, hey. With a little fame, your tears turn to ecstasy. Ain't no quiet. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true. I said it ain't no crying. Ain't no crying in the club, no crying. I said ain't no. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass das ihr Samstagabend-Motto ist. Camila Cabello war das in 1 Live mit Crying in the Club. Nach 7. Da klären wir hier, welcher deutsche Rapper auf einmal auf Englisch rappt. Kleiner Tipp, sein Samstagabend-Party-Motto könnte man so zusammenfassen. Ja, da sind wir aber. Da wird aber ein Tanzbein geschwungen, bis die Sohlen Löcher haben, sage ich dir. Ja, und zwar große Löcher, sage ich euch. Außerdem klären wir hier in 1 Live Gold, warum Wolverine Hugh Jackman statt seiner Krallen auf einmal den Cricketschläger ausfährt. Das nach 7. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.